Regeln, die Menschen weit unter sich warfen, brechen wir leichtens und niemand wird strafen. Nicht einmal Gott, solang wir ihn schlafen, lassen beginnen, die Wahrheit zu fühlen. Ablenkungslos von den scheinbaren Zielen, die nur die Augen der Schafe zum Schielen bringen und trockene Herzen zerwühlen. Ich wandere weiter auf der ehrenlosen Straße. Sei ruhig mein Begleiter, wenn ich niederen ertrage. Ich wandere weiter auf der ehrenlosen Straße. Sei ruhig mein Begleiter, wenn ich niederen ertrage. Zum Ringen. Niemand will einen der anderen bezwingen. Nein, frohen Mutes beginnen zu singen. Stolz schon, weil wir uns von all diesem zwingen und langsam erstickenden Daumenschrauben lösten und unserem Bewusstsein zum Glauben immer zu alle Genusssucht berauben. Wie du sie findest bei Blinden und Tauben. Ich wandere weiter auf der ehrenlosen Straße. Sei ruhig mein Begleiter, wenn ich die Dornen ertrage. Ich wandere weiter auf der ehrenlosen Straße. Sei ruhig mein Begleiter, wenn ich die Dornen ertrage. Wenn nicht jetzt. Vielleicht niemals oder irgendwann, wenn nicht wir werden sonst das, was du gibst, ist, was du bekommst. Egal ob du oder auch ich, da gibt's keinen Unterschied letztendlich. Egal ob arm oder auch reich, Mensch bleibt Mensch. Wir sind alle Wenn du diese Zeilen begreifst und verstehst, du selbst aus Verachtung in Reinform bestehst, die Schritte aus liebendem Zorn weitergehst und niemanden ärmlich um Gnade anflehst, dann wisse ganz sicher, du bist nie allein. Du trägst diesen gottverdammt massiven Stein gegen die Wohlheit der Massen nie einsam, denn mein Geist ist ein Teil von dem Dein. Sei ruhig mein Begleiter, wenn ich die Dornen ertrag. Und ich wandere weiter auf der Ehre Dornenpfad. Sei ruhig mein Begleiter, wenn ich die Dornen erblühe.